zero. Mein Kaffee so gefällt, ja, mein Kaffee ist yeah. Gefällt. Und seit die Rolli bang, weil jetzt meine Rolli yeah. Schieben sie so einen miesen Blick, schieben mein yeah. Herz. Doch juckt mich nicht, ich liefer Hits. Du siehst ja meine Klicks. Mein Kaffee ist so gefällt, ja, mein Kaffee ist yeah. Gefällt. Und seit die Rolli bang, weil jetzt meine Rolli schieben sie so einen miesen Blick, schieben mein yeah. Herz. Doch juckt mich nicht, ich liefer Hits. Du siehst ja meine Klicks. Lauf raus, egal wo ich sei, Keller Kusch bei, mach ich zu nice, walla zu high. Wirst du, wenn du hier bist, keine vier Tricks, rippe dich und keine Kriegs mehr. Also besser mach keine falschen Moves, in Digga Busch gibt's keine Rendezvous. Stattdessen machen manche Fluss, weil du vor Bomb wieder Miso zukommen. Jetzt Leute ansagen, der Meru kann gar nicht rappen, doch ich breche Rekorde. Bin Rapper geworden, er mordet das Game und ich balle und balle wie Jordan. Ich gab niemals auf, Digga, lebe mein Traum, heute bin ich ein Star. Habe Boxen verkauft, damals geklaut, heute bin ich bei Mediamarkt. Ich lenke mich ab mit der Mucke, die ich mache. Aber viele gönnen, wie sie denken, ich weiß nichts davon. Was sie vergessen, deren Neid bringt mich doch mehr nach vorn. Mein Erfolg kann mir keiner nehmen, bitte zu Gott. Ja, sie wollen, das labern nicht voll. Mein Kopf ist so gefällt, ja, mein Kopf ist yeah. So gefällt. Und seit die Rolli blinkt, weil jetzt meine Rolli yeah. Blinkt. Schieben sie so einen miesen Blick, schieben einen yeah. Miesen Blick. Doch juckt mich nicht, ich liefer Hits. Du siehst ja meine Klicks. Mein Kopf ist so gefällt, ja, mein Kopf ist yeah. So gefällt. Und seit die Rolli blinkt, weil jetzt meine Rolli blinkt. Schieben sie so einen miesen Blick, schieben einen miesen yeah. Blick. Ich liefer Hits, das ist ja meine Klicks. Ja, Bruder, alles viel zu schnell passiert. Mero hat rasiert, Deutschrap hat kassiert. Kam rein in das Game wie Bait, war Strike, Fick Fame, Selfmade, ja, safe. Bin Motherfucker, sei du leise, Feinde weinen, weil ich steige, scheine, Seele ist einfach. Maybach, S-Class, ja, die Straße kennt das, Leute machen auf Gangstars, aber brauchen Pampas, Papa, weil ich übertrieben flow. Was für Deutschrap, aber keinen Ernst genommen. Zweites Album kommt, wissen noch die Bullen. Single auf die 1, Seiten auf die 0. Auf Hinterkopf mit Gillette, zwei Striche kommen und ich schau nur direkt. Ich bin nie mehr Bro. Taschen voller Cash. Auf um dieser Song, sorry, ich bin wieder fresh. Nur die Gucci Prada, wollen zu viel Prada, immer wegen NASA. Mein Kopf ist so gefällt, ja, mein Kopf ist yeah. Gefällt. Und seit die Rolli bang, weil jetzt meine Rolli bang. Schieben sie so einen miesen Blick, schieben einen yeah. Miesen Blick. Doch juckt mich nicht, ich liefer Hits. Du siehst ja meine Klicks. Mein Kopf ist so gefällt, ja, mein Kopf ist yeah. Gefällt. Und seit die Rolli bang, weil jetzt meine Rolli bang. Schieben sie so einen miesen Blick, schieben einen yeah. Miesen Blick. Doch juckt mich nicht, ich liefer Hits. Du siehst ja meine Klicks.